Ohne ihn zu kritisieren, will er an meinen Lippen lecken, um die Bar hier auszuchecken und neben mir stehen, um andere Frauen anzusehen. Und außerdem liegt der Typ doch nur sich selbst. Der Typ ist krank, er hat dich nie gewollt. Stattdessen hat er Anwälte von seinem Bett gerollt. Und dann ist er gekommen, du hast ihn vertraut. Mensch, der Typ hat dir dein Herz geklaut. Nein, nein, ich fühl mich frei. Der Typ ist jetzt Geschichte und der Schuss vorbei. Ich hab gemerkt, das alles muss nicht sein. Ach ja, und die Sahnetorte, die ist sich allein. Er ist weg. Er ist nicht mehr da, so denk ich dran, was war. Er ist weg, keine Szenen mehr, sein Platz ist frei und leer. Er ist weg, du hast dich befreit, von ihm tut uns leid. Er ist weg, keine Chance mehr, neuer Film. Jetzt alleine oder tut er nur so? Dann diese blöde Tour, auf die ich lang schon nicht mehr kann. Du mit Macho-Geschwätz ödet mich nur an. Männer gewäscht und sich über den Haufen saufen, weil sie nicht kapieren, wie die Dinge wirklich laufen. Ich brauch keinen Vortrag, keinen Kommentar, denn alles, was ich mach, bekomm ich alleine klar. Mit seinen Feinden hat er ständig rumphilosophiert und dich hat er dabei noch rumschikaniert. Du wirst ihn sicher nicht so wie er dich vermissen, denn eigentlich hat er sich nur selbst beschissen. Was zwischen uns war, das ist lang schon nicht mehr da. Alles klar? Ich fühle mich wunderbar. Er ist weg, er ist nicht mehr da. Und denk nicht dran, was war. Er ist weg, keine Szenen mehr. Sein Platz ist frei und leer. Er ist weg, du hast dich befreit. Von ihm tut uns leid. Er ist weg, keine Chance mehr. Neuer Film. Er ist weg, er ist nicht mehr da. Und denk nicht dran, was war. Er ist weg. Ende Januar fliegen die Soldaten des deutschen Hauptkontingents für die Internationalen. Tiere würden sowas niemals tun. Freund, muss sie pfeifen in den Wind, richtig an.

Hören Sie einen ganz alten deutschen Schlagersänger. Er singt einen ganz alten deutschen Schlager. Peter Maffay. Und Peter Maffay ist kein Deutscher. Er ist Muräne. Er kommt aus Muränien. Das ist ein ganz kleines Land, weit weg hinter den Siebenbürgen. Und es ist ein bisschen wie Holland, nur mit mehr Berge. Und die Hauptstadt ist auch nicht Brüssel, sondern Budapest. Budapest. Und Peter Maffay spricht ein bisschen komisch. Das liegt daran, dass alle Muränen ein bisschen komisch sprechen. Und er singt einen ganz alten deutschen Schlager, aber er singt ihn nicht ganz. Er singt nur den letzten Teil. Moment, Helge, das begreife ich nicht. In meinem Vertrag steht, dass ich das ganze Lied singe. Wieso soll ich jetzt nur den letzten Teil singen? Weil das Lied scheiße ist, Peter. Das ist eine ganz alte Schote, 40, 50 Jahre alt. Die meisten Jaskanten sind schon tot. Und nur der letzte Teil ist schön, da wo es um Poppen geht. Ne? So, und jetzt singen, sonst singe ich das Lied. Okay. Kann ich nicht wenigstens das halbe Lied singen? Nein, du singst nur den letzten Teil, wo es um Poppen geht. Und jetzt mach. Ich war 16. Und sie 31. Da siehst du, wie die Leute rasen, Helge. Sie mögen das Lied. Ja, das ist ja nur, weil die denken, das wäre aus einer neuen Operette. Ja, Tabernakel oder wie heißt. Und jetzt sing weiter. Und von der Liebe wusste ich nicht viel. Sie ließ mich spüren, ich war kein Kind mehr. Sing schneller. Und es war Sommer, das erste Mal im Leben. Es war Sommer, das allererste Mal. Ah, das ist schon eine arme Sau, der Peter Maffay. 16 Jahre alt geworden und immer noch hinterlebt. Ist doch klar, dass er jemanden Eiszapfen hat. Und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Ach, schon wieder. Es war Sommer. So, jetzt wissen Sie auch, wer Peter Maffay entjungfert hat. Es war Dr. Sommer aus der Bravo. Ja, ich... Hilde der Arrogant find ich auch noch interessant. Denkst du, wie du bist, ist keiner, denn der BMW ist deiner. Alles dreht sich nur um dich, alles andere siehst du nicht. So schön vor dem Spiegel zu stehen. Scheiße.

Die Woche.